WDR 5. Erlebte Geschichten. Ein Foto am Cottbuser Tor machte Günter Krabbenhöft im Sommer 2015 berühmt. Sein lässig eleganter und dandyhafter Kleidungsstil war einem Touristen aufgefallen, der ein Bild von Krabbenhöft machte und ihn weltweit durchs Internet schickte. Plötzlich berichteten die amerikanische Cosmopolitan und die Huffington Post über den Fashionable Grandpa aus Berlin. Infolgedessen begann der damals gerade 70 gewordene eine erfolgreiche Karriere als Model, die ihresgleichen sucht. Als eine japanische Modefirma einen Agenten anheuerte, um Krabbenhöft in Kreuzberg zu suchen, nahm die internationale Karriere ihren Anfang. Der gelernte Koch ist Vater einer Tochter und wohnt seit über 30 Jahren in einer Hausgemeinschaft in Kreuzberg. Dreimal die Woche geht er ins Fitnessstudio und zieht am Wochenende gern durch die angesagten Clubs der Stadt. Stil ist nicht das Ende vom Wesen. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Und Stil kann man auch nicht lernen. Nein, Stil hat man oder hat man nicht. Ich habe eigentlich im Leben immer meine Kleidung irgendwie so ganz eigen gestaltet. Ich würde sagen, es ist in der klassischen Herrenmode Gentleman's Style mit so einem eigenen Twist. Ich wollte nicht so aussehen, so 1:1 wie so ein englischer Landlord, dass das Ganze auch ein bisschen farblich aufgebrochen wurde, ohne dass es bunt wurde. Also ich habe immer versucht, so meine eigene Vorstellung und Style da hineinzubringen. Und immer ein Hut gehört dazu, auch ein Spazierstock. Und natürlich, was auch immer dazu gehört, ist eine Schleife oder die meisten kennen es unter Fliege. Also Hosenträger, Hut, Schleife, Stock oder weiß ich was. Ich mische das immer ganz, ganz fröhlich. Und da achte ich immer drauf, dass das irgendwie immer einen Bruch hat und nicht so immer genau nach diesem Schema läuft. Und ich finde, das macht das Ganze dann einfach runder und eben halt authentisch. Und das ist überhaupt auch immer das Wichtige. Ich wollte nie eine Rolle spielen. Ich wollte immer ich selber bleiben. Und das haben wahrscheinlich auch die Leute gespürt. Ich denke mir, dieser große mediale Hype begann, als mich auf dem U-Bahnhof Cottbuser Tor in Berlin ein Tourist fragte, ob er eben halt wie viele andere auch eine Aufnahme machen durften von mir, weil er meinen Style auch so gut fand. Und ich hatte eigentlich nicht so wirklich Lust darauf, weil ich irgendwie mit der nächsten Bahn fahren wollte. Aber der ließ nicht locker, kam dann wieder zurück. Und ich habe nur darum gebeten, das bitte schön privat zu halten und das nicht in den Medien, ich kannte damals Instagram und Facebook, zu veröffentlichen. Hat man mir versprochen. Was dann aber letztendlich nicht so gewesen ist, weil ein paar Wochen später, da machten mich Freunde darauf aufmerksam, dass so ein Bild von mir im Netz kursierte und ganz schnell irgendwie viele Folger, die das geliked hatten und kommentiert hatten. Und ja, dann hat das Ganze wahrscheinlich noch gehypt und dann hatte ich schnell weg im Netz. Irgendwie der Opa-Hipster oder sowas fand ich natürlich nicht so lustig, aber okay, wenn das erst einmal da war, ich habe mich nachher damit versöhnt, ja. Und dann nahm das Ganze also schnell Fahrt auf und dann ging das fast täglich mit irgendwelchen Meldungen. Dann diskutierte die Facebook-Gemeinde in London und in Amerika, wer ist dieser Mann? Und überall tauchten dann plötzlich Fotos von mir auf in den Taxi-Laufbändern da, wo die Reklame ist und so, Cosmopolitan. Und irgendwie alle hatten sie plötzlich irgendwie mich im Visier und im Handumdrehen bei diesem Instagram oder so. Da wurde geliked wie verrückt und im Handumdrehen waren 1 Million Menschen, die mich geliked und die mich kommentiert hatten. Und irgendwie ging das also in einem rasanten Tempo plötzlich. Und wenn ich heute immer so darüber nachdenke und das Irre dabei ist, alles ist zu mir gekommen. Also ich habe eigentlich da gestanden in meiner Welt wie immer und plötzlich habe ich diese Aufmerksamkeit erfahren und irgendwie alle Menschen, also nicht alle, aber Tausend und Millionen von Menschen, die sagten mir was so Persönliches und viele, vor allen Dingen viele junge Leute, die auf mich zukamen per Internet und auch später auf den Straßen oder in den Clubs und irgendwie, also hörte ich immer nur, hey, du bist ein Vorbild für uns. Und dann sage ich, wie, ich bin ein Vorbild. Ja, du zeigst eigentlich uns, dass wir denken immer, wenn wir jung sind, müssen wir jetzt Party machen. Und weil dann ist alles vorbei und dann kommt Familie und dann wird man alt. Aber du zeigst uns, dass es irgendwie mit 70 irgendwie weitergeht. Und du einen Spaß hast und wir dann hören von dir, du bist einfach aus dir heraus mit dieser Energie hier und musst nichts irgendwie machen, um das noch zu stärken oder zu unterstützen, dass du das durchhältst. Ich kann mich daran erinnern, ich bin unterwegs und da sprechen mich zwei junge Mädels an, vielleicht 20, 22 habe ich sie geschätzt, und haben gesagt, ey, du bist ja cool, wo gehst du denn hin jetzt? Da habe ich gesagt, oh, ich gehe da und da hin und trinke jetzt ein Wein und so. Und da sagten die so, wir gehen jetzt ins Berghain, hast du nicht Lust mitzukommen? Ja, habe ich gesagt, hey, da wollte ich schon immer hin. Ja, mein Wein kann ich immer noch trinken. Okay, natürlich kannte ich das Berghain immer vom Erzählen. Ich nehme ja am Leben teil, auch wenn ich nicht mehr Teil dieser Kultur zu der Zeit gewesen bin. Aber ich habe durchaus immer mitbekommen, wie oder was gemacht wird auch in der, also bei den jungen Leuten. Also da habe ich schon von gehört und habe natürlich mal gedacht, da würde ich gerne mal hin. Aber mit der Schere im Kopf hatte sich das denn immer erledigt. Naja, aber dann, an diesem Tag, dann gingen wir an die Tür und die Mädchen wurden gefragt, wie alt sie sind. Ich glaube, man muss ja, glaube ich, 21 sein, um da reinzukommen. Und dann habe ich so vorlaut gesagt im Tische, mich fragen sie jetzt aber nicht, wie alt ich bin, ne? Und dann sind die, ja klar, das wollen wir jetzt wissen. Okay, dann habe ich denen das so ein bisschen irgendwie so ins Ohr geflüstert, aber auch spaßig nicht, weil ich es wirklich nicht sagen wollte. Und ja, und dann war ich drin und dann haben die Mädels mir wirklich gezeigt, die Örtlichkeiten, und ich war irgendwie, betrat diesen Laden und habe gedacht, wow, was passiert hier? Irgendwie, es war eine andere Galaxie, es hat mich gefangen genommen und ich habe dann getanzt mehrere Stunden, fürs erste Mal, ich glaube, 6-7 Stunden nonstop, und habe mich in diesen Rausch begeben und war dann plötzlich Teil dieser dampfenden, stampfenden, fröhlichen Masse. Und das fand ich genial. Und ich bin dann nach Hause gegangen und ich sage das auch immer wieder, weil es genau so gewesen ist, weil ich fühlte mich wirklich wie ein Luftkissenboot, was 10 Zentimeter über der Erde schwebte. Und ich fühlte mich so beschwingt und wusste schon, als ich diesen Laden verließ, da gehe ich so schnell wie es geht wieder hin. Das wird mein Tanzsalon. Früher meine Tochter, wenn die dann ihre Hip-Hop-Sachen anhatte und ich dann schon, wie viele sicherlich auch, genervt die Augenbrauen hochgezogen habe und gesagt habe, ey, kannst du mal die Bässe rausnehmen oder so, es macht mich ganz irre. Heute weiß ich, nein, sie müssen fett sein. Sie müssen irgendwie genau das transportieren, was einen dann manches Mal, wenn der DJ gut ist, irgendwie so in die Galaxie katapultiert. Und dann ist das einfach nur toll und dann denke ich immer, ist mit mir was nicht in Ordnung irgendwie, dass ich genau irgendwie so pubertär irgendwie solche Gefühle habe und denke, ey, wie toll ist das denn, wie energetisch das Ganze ist. Ich finde es wunderbar. Es gibt mir so viel Kraft und Energie und Lust und Freude, dass ich manchmal, ja, das gar nicht so glaube, was da alles abgeht. Mir hat mir später, wenn ich mal so für Werbung gemacht habe, musste ich auch mal tanzen und dann auch eine Tanztrainerin, und ich bin irgendwie ja nicht so sehr überzeugt. Ich denke, naja, das ist toll, das ist so für mich, aber das ist nicht tauglich so für die Öffentlichkeit und so. Und die sagte mir, nein, ich hätte Move. Ich sage, ach, ich hätte Move. Es ist wunderbar, ich habe Move. Ja, wie wird das festgemacht? Ja, das ist, es gibt so Leute, die wirklich perfekt irgendwie in ihrer Abteilung sind mit bestimmten Tanzstil und das machen sie unglaublich toll oder so. Aber Move hat man, wenn sobald Musik erklingt, egal was man anfängt, der ganze Körper irgendwie so sich zu bewegen und irgendwie dieser Musik irgendwie Bewegung zu verleihen. Und das wäre Move. Och, habe ich gesagt, ja, dann habe ich ihn. Weil wenn ich morgens aufstehe, dann tanze ich schon mit dem Zahnputzbecher durch die Gegend und irgendwie schwappt der Kaffee über, weil ich nicht normal gehe, weil irgendwo immer irgendetwas ist, was mich irgendwie in Bewegung hält. Und tanzen finde ich toll. Und ich laufe auch so durch die Stadt. Und ich habe es aufgegeben. Früher habe ich immer gedacht, was sollen die Leute denken irgendwie. Aber ich weiß ich nicht. Es ist so und ich finde es wunderbar. Das gibt mein Tempo vor, diese Musik. Und ich höre, also nicht nur das, das ist nur beim Tanzen. Ich höre natürlich meine Opernarie, meine Klassik, ich höre Jazz, ich höre Chansons. Ich bin so vielfältig, weil ich ja auch so vielfältige Stimmungen habe. Und deshalb ist das fürs Tanzen gut, aber Techno irgendwie so. Im Alltag? Nein, beim Tanzen. Da ist er vollkommen perfekt und richtig für mich. Mein Alltag ist natürlich jetzt etwas verändert und ich bin immer ein Frühaufsteher gewesen, gehe ins Fitnessstudio und ja, dann nehme ich meine Termine wahr und dann ist eben halt nicht um 18 Uhr auch Schluss, sondern dann geht das schon bis manchmal in die Nacht und dann spüre ich schon, dass der Herr Krabbenhöft eben halt nicht 30 ist oder 25. Und ja, wie ist das auf Shootings? Es ist bei mir sicherlich ganz anders, weil die Menschen, die mit mir was machen wollen, kommen zu mir, weil sie genau mich haben wollen. Und ich staune immer wieder, wie viel Vertrauen sie mir geben und sagen schon immer, hey, das ist genau richtig. Eine japanische Modefirma, die hat mich hier suchen lassen in Berlin. Die hatte eine Agentin hier und die hat sich auf den Weg in meinem Kiez gemacht und hat mit einem Bild in den Geschäften und Leute auf der Straße gefragt, hey, kennt ihr diesen Typ, diesen Mann, wir suchen ihn. Diese Suchanzeige hat mich dann über einen bekannten Fotografen in Mallorca erreicht und man wollte mir gleich das Ticket aus dem Urlaub gleich schicken, um dass ich sofort nach Berlin zurückkomme. Und dann reiste so ein Tross mit japanischen Modeexperten an und von dieser Firma mit ihrer Auswahl an Kleidung, die mir vielleicht gefallen würden. Und ich durfte mir alles selber aussuchen, weil ich sollte einfach so sein, wie ich bin. Und sie wollten mich nicht einfach nur in ihre Sachen stecken. Also ich mache jetzt mal einen Sprung in meine Kindheit. Also ich bin mit 3 Geschwistern aufgewachsen, also wir waren 4 Kinder. Ich bin also ein Nachkriegskind und meine Mutter hat das Kohlengeschäft meines Großvaters geführt. Und ja, wir waren auf dem Lande und ja, da haben wir gespielt und haben unsere eigenen Dinge gemacht. Ich war frei und irgendwann, als ich mich dann dafür interessiert habe, wie kleide ich mich, da war ich dann vielleicht 15 und Kleidung war immer eine Möglichkeit, also der, wer ich bin, irgendwie zu unterstützen und nochmal nach draußen transportieren. Ich hatte immer auch so meine eigene Vorstellung von Sachen und die gab es eigentlich oft nicht. Und dann bin ich ziemlich schnell in Läden gegangen, wo Secondhand-Sachen gab und habe mir dort mein Outfit zusammengestellt. Und das fand ich immer kreativ. Und dann konnte eine alte Folklore-Weste zu einer alten Skihose aus den 20er Jahren passen mit Wanderstiefeln und weiß ich was. Ich habe abenteuerliche Sachen gemacht und habe dann manche Bemerkungen über mich ergehen lassen. Früher, wenn man sich also schick angezogen hat, dann war man vielleicht ein Fatzke. Da hatte das also keinen guten Ruf, schick angezogen zu sein. Wenn man dann sein eigenes Ding gemacht hat, naja, dann wurde man mit Bemerkungen, ja, man würde aussehen wie ein Affe oder irgendwie blöde Bemerkungen. Und in der Schule war das natürlich dann sowieso schwierig. Ja, es hat mich natürlich auch öfters getroffen, wenn man mich dann gehänselt hat. Und ich war nicht irgendwie so stark und ich fand schon, ich war sehr empfindlich. Aber wenn ich heute überlege, habe ich das immer doch ausgehalten, weil das war mir wichtig, dass ich deshalb, weil ich manche Bemerkungen hören musste, mich zurückgezogen habe und dann gedacht habe, okay, nur damit ich das nicht mehr höre, ziehe ich mich setze genauso an wie er und lasse irgendwie meine Lust auf Kleidung ruhen. Nein, das kam nicht in Frage. Ich habe es dann auch ausgehalten. Und es war nicht immer einfach. Ich weiß, ich fühlte mich manchmal denn schon so als Außenseiter. Und ich glaube, das war ich auch. Ich bin immer einer gewesen, der irgendwie auch sehr viel so für sich gewesen ist und auf der anderen Seite ganz klar Freunde brauchte und auch gehabt hat. Also das gehörte immer zusammen. Immer die Nähe zu anderen und dann aber auch die Entfernung von anderen. Ja, das hat mich auch so durchs Leben begleitet. Immer alle beiden Dinge. Nach der Schule, ja, als sich dann auch so die Frage stellte, was will ich werden? Ja, hallo, ich war 15. Ich wusste es nicht, was ich werden wollte. Natürlich habe ich, also alles nur rückblickend, da versteht man das alles irgendwie. Ich habe viel gezeichnet. Ich habe immer viele Lampen entworfen, also Leuchtmittel und so. Ich glaube, ich wäre ein Lichtdesigner geworden oder so. Aber das war irgendwie fern in meiner Vorstellung irgendwie, dass es sowas irgendwie ein Job war. Und dann wollte ich mal Kindergärtner werden und haben meine Eltern gesagt, Kindergärtner, das ist ein Frauenberuf, also das gab es ja zu der Zeit auch nicht, also es ging ja gar nicht. Und Designer, ja, also hallo, ich glaube, das konnte sicherlich keiner buchstabieren und ich bin auf dem Dorf groß geworden, also da waren schon solche Gedanken eher spinnert. Heute wäre das ganz anders gewesen, heute würde ich auch ganz anders daran gehen, bis die Eltern dann irgendwann gesagt haben, ja, dann Koch, was ist mit Koch? Ja, ich weiß nicht, okay. Ja, ich habe es gemacht und ja, klar ist das auch kreativ, aber letztendlich ist der Beruf als solches ja doch auch eingebettet in wirklich ganz starre Abläufe und unter Zeitdruck wird alles gemacht und so. Ich meine, wenn heute Kochsendungen vorgeführt wurden, die sind irgendwie ja Volksbelustigung und das zeigt in keinster Weise eigentlich den wirklichen harten Beruf des Kochs, also in keinster Weise. Und ja, es war dann schwer, aber ich habe das mein Leben lang gemacht und ich habe dann irgendwie auch so, ja, einen Zugang dazu gefunden. Ja, ich bin mit 24, als ich 24 war, dann nach Berlin gegangen, wie viele andere auch, um den Wehrdienst ein bisschen zu entgehen und hatte aber auch gewartet auf eine Stelle auf der Hanseatic damals, die Strecke fuhr Hamburg-New York und ich hatte auch eine Zusage, aber erst zum Herbst und wollte nun die Zeit in Berlin überbrücken. In der Warteposition und ja, und dann passiert manchmal im Leben was, dann geht man einen Nebenweg und in diesem Nebenweg stand dann die Frau meiner damaligen Träume und um das kurz zu machen, dann haben wir relativ schnell geheiratet, haben ein Kind bekommen und ja, habe ich dann im Familienleben gelebt und naja, also wenn ich damals auch mit Kind und mit Kinderkarre mal unterwegs war und ja, meine Frau irgendwie, die hatte auch so einen Drive dazu und dann haben wir uns aus alten Gobelin-Decken, lange Westen, Hippie-Zeit war ja dann auch genäht und Hut und dann hatte ich alte Ledermäntel an. Manchmal habe ich gedacht, ich sah aus wie einer vom Geheimdienst irgendwie mit Schlapphut und Ding, aber ich fand das cool. Ja, und dann hat meine Frau auch selber genäht und dann konnten wir uns natürlich dann auch irgendwie immer so gewisse Dinge selber nähen. Und unsere Tochter lief natürlich dann auch in Maximäntel drum, auch als Kind, ja, weil wir sie selbst genäht haben. Es gibt ja noch Zeiten bei Kindern, wo man denn die Chance hat, den Kindern das anzuziehen, was man selbst als Erwachsener toll findet. Das war natürlich irgendwann auch alles vorbei. Und als meine Tochter nach der Trennung, ich war also 10 Jahre verheiratet, meine Frau studierte noch und irgendwann haben wir dann so beschlossen, dass Valeska, so heißt meine Tochter, dann bei mir blieb. Ja, und dann ging das los. In dem Falle hat meine Tochter dann immer meinen Kleiderschrank durchforstet und irgendwann, wenn ich was anziehen wollte und denke, oh, jetzt ist sie in der Schule, jetzt hat die meine Sachen an, ja, dann habe ich immer gedacht, ich kriege eine Krise, ja, ohne mir Bescheid zu sagen. Dann ist die immer mit Papas Outfit in die Schule gegangen und sah dann aus, naja, wie so ein weiblicher Dandy manchmal, ja. Meine Tochter fand das toll und wenn ich dann mit ihr mal losgegangen bin, dann haben wir das natürlich auch ein bisschen zelebriert und dann sind wir abends ausgegangen und dann habe ich immer gedacht, da denken bestimmt jetzt die Leute, guck mal, der alte Zausel mit dem jungen Mädchen da, ja. Und das fanden wir dann immer ganz lustig und haben uns immer drüber amüsiert, wenn die Leute irgendwie unserer Meinung nach ihre Köpfe zusammensteckten, ja. Und dann ging es weiter in meinem Leben. Nach der Trennung von meiner Frau bin ich dann in ein besetztes Haus gekommen. Und das war zu der Zeit, die 80er, wo auch der Berliner Senat dann irgendwie so eine Linie fuhr und haben das Haus dann mit Muskelhypothek wieder instand gesetzt. Und wir waren also eine bunte Mischung von Sekretärinnen bis Familien, Alleinstehende mit Kindern. Und wir hatten eigentlich vor, gemeinsam uns zu unterstützen im Alltag und im Leben, gemeinsam auch alt zu werden. Und ja, und wir leben jetzt seit 30 Jahren alle noch in der gleichen Konstellation zusammen und es ist einfach wunderbar und das ist das größte Glück und Geschenk, was ich irgendwie heute habe. Und die Leute, die jetzt da mit mir weiter wohnen, die sehen natürlich, wie wenig Zeit ich jetzt habe und weil ich immer unterwegs bin und wir sprechen darüber und sie freuen sich alle, was mir da jetzt passiert und ja, haben sie alle ihren Spaß dran. Also ich meine, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ob das so weitergeht, wie ich mich kleide, ja, dann kann ich nur eigentlich sagen, besser geht's nicht. Und falls ich mal in so eine Situation komme und in irgendeinem Altersheim sitzen müsste, dann möchte ich bitteschön auch an diesen Tisch gehen mit einem schicken Hemd und mit meiner Schleife, die ich liebe, weil irgendwie man kann eigentlich dann nur in Eleganz und Würde alt werden. Ich meine, wenn schon alles irgendwie Falten schlägt und weiß ich was, dann wenigstens nicht die Kleidung. Ja? Wenn ich manchmal gefragt werde, was mein Stil bedeutet, dann ist das mehr als eben halt nur dieser Stil, sondern Kleidung ist auch Haltung, es ist auch eine Position einnehmen. Und Stil hat ja auch was mit Rücksichtnahme zu tun, mit Etikette, ohne dass das ein alles beherrscht. Aber es ist doch nicht verkehrt, demjenigen, vor dem ich durch die Tür gehe, nicht die Tür vor die Nase zuzuknallen oder mich mal umzuschauen oder sowas. Und irgendwie habe ich auch begriffen, das Leben lebt man immer vorwärts, aber begreifen tut man es immer nur rückwärts. Ja, wenn ich insgesamt über das gelebte Leben reflektiere und zurückschaue, was ich nicht so oft mache, weil ich lebe jetzt und schaue vielleicht mal nach vorne. Aber es hat sich natürlich verändert, weil irgendwie habe ich auch begriffen, an den Lauf des Lebens und der Dinge zu glauben und auch an dieses Wort Gelassenheit, wo alle immer drüber reden. Aber auch Dinge, die ich nicht ändern kann, muss ich nicht beklagen. Ich muss es schaffen, auch irgendwie diesen Blick dafür zu bekommen, wo ist mein Einsatz sinnvoll, wichtig und bringt mich weiter. Und ich merke im Leben, dass ich nicht das Maß aller Dinge bin und das Leben Veränderung ist und dass ich nichts festhalten kann, dass ich loslassen muss. Das ist genau das, was ich im Leben kapiert habe, dass man loslassen muss, alles. Und ich werde auch irgendwann mein Leben loslassen müssen. Und genau das ist denn die andere Seite wieder des Älterswerden, mich damit auseinanderzusetzen. Nur weil ich mit der Jugend jetzt mich sehr viel stärker beschäftige, bedeutet ja nicht, dass ich meine Vergänglichkeit und meinen Alterungsprozess draußen vorlasse oder das ausblende oder so. Und ja, nein, das ist alles da. Und es ist eben halt auch eine schmerzhafte Erfahrung, wenn man dran denkt, welche Kränkung noch kommen wird, nämlich das, dass man einfach weiß, dass man von dieser Erde gehen muss. Und das ist die spätere Herausforderung, ja. Und auch der werde ich mich stellen. Und dann hoffe ich, dass all diese Dinge, irgendwie, die ich gelernt habe im Leben, mir auch helfen, Tschüss zu sagen. Es war toll. Nicht immer, aber viel mehr, als dass es traurig war. Und ich bin dankbar über das, was alles so passiert ist. Ja, hallo. Ja. Ja, und es war ja immer so meine Frage, wenn ich so durch die Stadt gehe und überall irgendwie ein Lächeln und dann sage ich immer zu meinen Freunden, jetzt weiß ich, warum ich so bin, wie ich bin, weil ich zauber den Leuten ein Lächeln ins Gesicht. Das Lächeln ist irgendwie immer ganz schnell auch bei den Leuten ausgelöst und das finde ich so toll. Oder der Daumen geht hoch oder man kommt zu mir und dann sage ich natürlich, ich war ja früher auch nicht groß anders, aber wieso ist das jetzt so? Also ich habe es aufgegeben, jetzt so langsam, das irgendwie wissen zu wollen, weil da gibt es keine Antwort drauf. Es ist so, basta, fertig und dann ist es gut. Aber ich scheine bestimmte Leute irgendwie froh zu machen, wenn sie mich sehen. Und dann denke ich manchmal, ja, es berührt mich auch, weil ich auch sehe, die Leute freuen sich. Und dann, ja, da kann man gar nicht anders als zu sagen, schön, danke, dass du mich angesprochen hast und alles Gute für den Tag. Der Hipster-Opa, gelernte Koch und heutiges Model mit über 70, Günther Grabbenhöft, der heute seine erlebten Geschichten in der gleichnamigen WDR 5-Sendereihe erzählte. Eine Sendung von Andrea Halter. Erlebte Geschichten am nächsten Sonntag wieder mit einer Person aus Berlin, mit Ursulina Schüler-Witte, der Architektin des ICC, des Kongresscenters Berlin. Kommenden Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.